Teil 8 von Die acht Gesichter am Biwasee von Max Dautendey. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von Ishiyama den Herbstmond aufgehen sehen. Abschnitt 1. Unter den 10 Teehausmädchen im Teehaus von Ishiyama war Hasenauge eines der unscheinbarsten. Sie war nicht feurig, sie tanzte auch nicht sehr lebendig. Sie schminkte sich unordentlich und trug die 4 Schleppen ihrer 4 Seidenkleider nicht in der richtigen Abstufung übereinander. Aber sie konnte Geschichten erzählen. Kleine, winzige Geschichten, die nur 5 Minuten dauerten, aber für 5 Tage zum Nachdenken gaben. Deshalb war sie in aller Unscheinbarkeit eine Kostbarkeit für das Teehaus in Ishiyama. Hasenauge kannte 3000 Geschichten allein über den aufgehenden Herbstmond, der, von Ishiyama gesehen, als einer der herrlichsten Schauspiele über dem Biwasee gilt. Ich will 3 dieser nachdenklichen Geschichten hier wiedergeben, die alle den Herbstmond von Ishiyama teils als Hauptperson, teils als Hintergrund haben. Stellt euch vor, wir hätten eben in einem der kleinen Gemächer im 1. Stock des Teehauses auf den geglätteten Strohmatten des Fußbodens auf dünnen, nur fingerdicken seidenen Kissen an der Diele Platz genommen. Die Schiebefenster zum See sind weit offen. Hinter dem roten Lackgeländer der kleinen Veranda liegt die Seeflut, wie ein Wasser, das bis ans Ende der Welt reicht. Zu beiden Seiten der Fenster zischeln Wassereschen. Ihre Blätter sind in der Abenddämmerung lang und schmal und flirren wie Libellenschwärme vor dem perlmutterfarbigen Seeglanz. Es liegen auch ein paar Hügellinien hinter den Bäumen. Die sind am Abend wie grünliche Glasglocken. Der Himmel ist spinnwebgrau und scheint hinter einem Zipfel des Sees leicht zu brennen, wie wenn man ein Streichholzflämmchen an einen Schleier hält. Die Helle kommt von dem aufgehenden Mond, den deine und viele Augen jetzt auf den Altanen der Häuser von Ishiyama erwarten. Vor dir auf der Diele stehen offene Lackschachteln. In diesen sind gebackene Fische, Reis, Makronen, Wurzelgemüse und Geflügelstücke soeben heiß vor uns aufgetischt. Elfenbeinerne Essstäbchen liegen wie lange Damenhutnadeln daneben, und Hasenauge, welche dir Gesellschaft leisten soll, verpflichtet sich, dir eine ihrer Geschichten vom aufgehenden Mond zu erzählen, ehe das Essen kalt ist, ehe sich der Essensdampf verflüchtigt hat und ehe die große goldene Mondscheibe so hoch über den Seerand gestiegen ist, dass sie die Seelinie loslässt. Dabei sollst du dazwischen von den 2 Essstäbchen, die sie ergreift, und aus der dünnen Porzellanschale, die sie mit Reis und anderen Speisen füllt, von Hasenauge selbst wie ein Kind immer mit ein paar Bissen gefüttert werden, und du bekommst aus einer Fingerhuttasse Tee und aus einer Fingerhuttasse Reisschnaps oder aus einem europäischen Glas japanisches Bier aus einer Flasche eingegossen, von bayerischen Brauern in Tokio gebraut. Vom Fenster kommt die Abendluft und der Fischgeruch des Sees herein, aber der parfümierte Puder von Hasenauges weißgetünchtem Gesicht ist stärker als der Seegeruch. Hasenauge erzählt. Der König hatte einst in Hakatate im Norden Japans einem Fischzug beigewohnt, bei dem man unter anderen großen Fischen auch ein Meerweib fing. Aber nicht eines jener guten Meerfräulein, die am Strand mit den Fröschen und Unken singen, sondern ein Tiefseeweib, das noch nie an der Wasseroberfläche gewesen war, das nie Land, nie Sonne, Mond und Wolken gesehen hatte. Das gefangene Meerweib hatte einen mächtigen Goldfischschweif statt der Füße. Ihr Haar war schwarz wie Schreibtusche und ihre Augen rot wie Kaninchenaugen. Es war dem König geweissagt worden, dass er 3 Nächte ein Weib lieben müsste, das weder Sonne noch Mond gesehen hätte. Deshalb war er zum Fischzug mit seinen Leuten nach Hakatate ausgezogen, hatte besonders große Netze auswerfen lassen um ein Meerweib der Tiefsee zu fangen. Der König wird sein Reich verlieren, wenn er ein solches Weib nicht 3 Tage lieben will, lautete die alte Prophezeiung. Aber damit, dass man das Weib gefangen hatte, war nicht die größte Sorge vom König genommen. Jenes Weib, das ihn mit den roten Augen scheinbar blind ansah, das mit dem roten Schweif um sich schlug und ein paar Kähne des Königs zertrümmerte, jenes Weib, das nicht sprechen, nicht lachen und nicht seufzen konnte, 3 Tage lieben? Dies war eine so heroische Aufgabe, dass sich alle, die um den König waren, entsetzten. Nur der König war ruhig, stellte sich am Ufer vor die Weisen seines Landes hin und fragte: »Wie weit reicht meine Macht?« »Deine Macht, o Herr, reicht über Himmel, Erde und Wasser.« »Über alles, was darinnen ist?« fragte der König. »Über alles Männliche, was im Himmel, auf der Erde und im Wasser ist,« sagten die Weisen. »Nur das Weibliche lässt sich nicht regieren.« »Gut, dann soll der Mond, der dort aufgeht, untergehen,« rief der König. »Wenn ich allen gebieten kann, dann soll der Mond nie mehr in meinem Reich erscheinen, ehe er mir geholfen hat, dieses Fischweib hier in ein Menschenweib zu verwandeln.« Der König ließ das Fischweib binden und in sein Zelt legen, ließ Essen und Trinken in das Zelt stellen und ließ die Zeltvorhänge fest hinter sich verschließen, so daß es finster im Zelt war wie in der Meerestiefe. Die Weisen des Königs aber setzten sich mit des Königs Mannschaft rings um das Zelt draußen und waren sicher, dass der Mond nicht in dieser und in keiner anderen Nacht mehr aufgehen werde. Aber der Mond kam wie immer und teilte sanfte Schatten und gelben Feuerschimmer über die Weisen und über das Zelt aus. Der Mond kam auch in der 2. Nacht und in der 3. Nacht. Am Anfang der 4. Nacht rief der König drinnen im Zelt, man solle die Zelttüre öffnen. Und der König trat heraus, und neben ihm an seiner Hand ging ein gesittetes, schönes Weib. Das hatte Augen so dunkel wie eine mondleere Nacht und hatte keinen Fischschweif, sondern zierliche Füße und war frisiert und in seidene Schleppenkleider gehüllt, wie es einer Königin geziemt. Die Weisen waren erstaunt, dass der König ohne Hilfe des Mondes das Seeweib in ein Menschenweib verwandelt hatte. Denn während der Mond 3 Nächte lang auf- und untergegangen war und sich nicht um den Befehl des Königs gekümmert hatte, hatten die Weisen 3 Nächte lang für ihr Leben gezittert, weil sie des Königs Macht übertrieben hatten und in dem König den Glauben an eine Allmacht erweckt hatten, die er nicht besaß. Jetzt aber waren die königlichen Weisen zufrieden, übertrieben des Königs Macht noch mehr und sagten zungenfertig: »O König, eure Macht ist noch größer, als wir dachten. Ihr habt ohne Hilfe des Mondes das Meerweib in ein Menschenweib verwandelt.« Der König antwortete ihnen nicht, führte das Weib zu einem Boot und befahl, dass man die Segel lichte, um von Hakatate heim nach Süden zur Königsstadt zu ziehen und dort den Einzug der Königin zu feiern. Auf dem roten Lackaltan des goldenen Bootshauses saß die neue Königin schweigend neben dem König, sie, die noch keine Sonne und keinen Mond hatte aufgehen sehen, sie, die von ihrem Menschenleben nur die Liebesumarmung des Königs kannte, sie, die 3 Nächte und 3 Tage an des Königs Brust gelegen hatte und, von des Königs Wunsch und Sehnsucht durchdrungen, aus einem Meerweib in ein Menschenweib verwandelt worden war. Ihre Haare hatten sich von selbst geflochten, um dem König zu gefallen. In der Finsternis hatten sich Kleider um sie gewebt, damit sie für den König geschmückt erschiene. Sie hatte sich aus ihrem Fischleib Füße gebildet, um dem König folgen zu können, denn das starke Herz des Königs hatte 3 Nächte über ihr gelegen und hatte 60-mal in der Minute das Wort Liebe zu ihr gesagt. Von der Liebe jetzt verwandelt, sah die Königin noch nicht das schaukelnde Schiff und noch nicht des Königs Gefolge und noch nicht sich selbst. Sie ahnte noch nichts von ihrer Verwandlung und saß noch in liebestrunkenem Zustand und unbewusst neben dem König. Da tauchte, rot wie ein großer Berg aus rotem Lack, die Mondkugel aus der Meerestiefe und zog im Wasser einen feuerroten Widerglanz hinter sich her wie einen feuerroten Schweif. Die Weisen des Königs, welche unter dem Altanrand des Bootshauses in der Bootstiefe saßen, hätten sich längst gerne bei der Königin eingeschmeichelt, fanden aber noch keine passende Anrede. Jetzt aber warf sich einer der Weisen vor dem König nieder und rief: »Seht, Herr, der Mond trägt die Farbe der Scham, weil er zu schwach war, euch zu helfen.« Nun hob die Königin die Augen, und der Mond warf seinen Schein wie eine Umarmung über sie. Und der König wurde fast eifersüchtig, dass jemand im Weltraum wagte, sein Weib anzurühren, das er sich selbst geschaffen hatte. Aber ein anderer Weiser, der den ersten überbieten wollte, warf sich vor der Königin nieder und rief: »Seht, der Mond, o Königin, hat, um euch zu gefallen, den Fischleib angezogen, den ihr abgelegt habt. Er hat euren roten Schweif und eure roten Augen angenommen, die der König in die Meerestiefe schickte.« Da ging über der Königin Gesicht ein zuckender Schreck. Sie sah an sich herab und wusste nicht, wer sie verwandelt hätte, und sie erkannte sich als Menschenweib und schauderte über ihre Verwandlung. Der König wurde über die Rede des Weisen vor Zorn rot wie die Mondscheibe. Da warf sich rasch ein dritter Weiser vor ihm nieder, ihn und die verwirrte Königin zu beschwichtigen. »Nein, hoher Herr, hohe Herrin, das ist nicht der Mond, den ihr dort aufgehen seht. Das ist des Königs Herz, das nicht in des Königs Brust, sondern in des Königs Reich wohnt, des Königs Nachtherz, das abends rot aus dem Meere steigt und das nur euch gehört, o Königin. Aber der König hat auch ein Tagherz, das werdet ihr morgen früh sehen, o Königin. Das gehört uns, uns Weisen, denn es ist hell wie die Weisheit selbst und teilt Klarheit aus und nennt sich die Sonne.« Als dieser Weise so gesprochen hatte, dass ihn keiner mehr überbieten konnte, zog er sich selbstzufrieden mit den anderen in die Bootstiefe zurück. Dort saßen sie in einer langen Reihe, jeder mit dem Kopf auf der Schulter des anderen, und schliefen ein. Der König aber legte seine Brust an die Brust der Königin, und während das Schiff mit gespannten Segeln durch die Nacht strich, nach Süden, umarmte der König die Königin wie ein brünstiger Adler. Das Meer aber zischte und raschelte, als wären die Wellen bis an den Weltrand des Königs Flügel, und als schlügen sie laut an den Himmel, während der König die Königin umschlungen hielt. Gegen Morgen wurde das Meer still. Der König schlummerte ein, und seine Arme ließen im Schlafe die Königin los. Diese richtete sich auf, als eben der Mond gelblich-grau vom Himmelsbogen herabstieg und im Meer verschwinden wollte. Da des Königs Augen geschlossen waren und er schlief, erkannte ihn die Königin nicht mehr, denn sie hatte nie einen schlafenden Menschen gesehen. Weil auch die Weisen unten im Schiff sich nicht rührten und die Bootwachen lautlos unter dem Mast kauerten, glaubte sich die Königin ganz allein und verlassen. Und sie sprach zum Monde, der schon zur Hälfte im Meer versunken war und den sie für des Königs Herz hielt: »O Nachtherz, das mir gehört, ich will nicht des Königs zweites Herz erwarten, das den anderen gehört. Ich will bei dir bleiben und mit dir gehen, wohin du gehst.« Die Königin stand auf, trat an den Bootrand und ließ sich ins Meer fallen und verschwand in der Flut. Als der König die Königin am Morgen nicht fand, versuchten ihn die Weisen mit ihrer Weisheit zu trösten und sagten: »Die Prophezeiung lautet, o König, du solltest ein Meerweib 3 Tage und 3 Nächte lieben, aber nicht eine 4. Nacht dazu.« Doch der König war erschüttert von Trauer und wild und aufgebracht von Verzweiflung über die Torheit der Weisen, die ihn nicht einen König hatten sein lassen, sondern ihn zu einem Gott hatten machen wollen. Denn ihm war klar, es hatte der Königin vor dem Tageslicht gegraut, das sie einsam machen sollte, weil die Weisen gesagt hatten, das Tagesherz des Königs gehöre nur der Weisheit und nicht der Liebe. Eine furchtbare Wut überfiel den verlassenen Mann. Er riss mit einer Faust die Segel von den Tauen und wollte mit der anderen Faust den Mastbaum ausreißen, um alle Weisen damit zu erschlagen. Diese aber, erschrocken, heuchelten Demut und riefen, »O Herr, die Königin wird wiederkommen, wenn ihr es befehlt, sobald der Mond heute Abend aufsteigt. Ehe ihr uns jetzt ungerecht umbringt, wartet wenigstens mit eurem Urteil über uns bis zum Abend. Kommt die Königin nicht mit dem aufgehenden Mond, so könnt ihr uns immer noch töten.« Mit solchen Worten schläferten sie des Königs Wut ein, denn sein Schmerz war größer als sein Zorn. Und als er hörte, dass die Königin vielleicht am Abend wiederkommen könnte, glaubte er daran, wie jeder Liebende gern an Wunder glaubt. Und er hoffte, die Königin würde vielleicht als Fischweib am Abend wiederkommen und sich von ihm wieder in ein Menschenweib verwandeln lassen, wenn der Mond aufginge. In der Mittaghitze, als die Sonne aus dem Meer und aus dem Himmel zugleich brannte und der König auf einem Haufen Segeltuch am Bootrand einschlief, schlichen sich die schlauen Weisen seines Landes an den Schlafenden heran und stießen den Haufen Segeltuch samt dem schlafenden König ins Meer. Denn alle hatten beratschlagt, dass sie den wütenden König noch vor Abend töten müssten, um nicht selbst getötet zu werden. Als die Sonne den König nicht mehr auf dem Deck sah, stieg sie früher als sonst von der Mastspitze herunter, und verwundert sahen die Weisen, dass der Tag schneller zu Ende war als je. In dieser Nacht warteten sie vergeblich auf den Mond. Es war kein Mondaufgang, und es schien eine endlose Nacht angebrochen zu sein, denn die Sonne ging auch nicht mehr auf zu der Zeit, da sie erwartet wurde. Danach verwirrte sich die Weisheit in all ihren Hirnen. Die Weisen des Landes hatten die Liebe im Reich umgebracht, und mit der Liebe blieben Sonne und Mond aus dem Reich verschwunden. Denn die Liebe ist allmächtiger als die Weisheit. Alle, die im Boot waren, wurden wahnsinnig und stürzten sich ins Meer, dem toten König nach. So erzählte Hasenauge. Und bei den letzten Worten deutete sie mit den Essstäbchen, mit denen sie dich bei der Unterhaltung gefüttert hatte, hinaus auf den Biwasee. Umgeben von einem gelben Dunstkreis, als hätte er einen gelben Ehrenkranz auf dem Kopf, stand der Vollmondgott draußen am Fenster und trat seinen Rundgang an. Wenn du dann aus dem Teehaus heimgehst, kann es einem Neuling, der Hasenauge zum ersten Mal erzählen hörte, vorkommen, dass er mit dem Mond in Streit gerät. Der Mond stellt sich quer über den Weg und fragt ihn, »Nun, hat dir wirklich Hasenauge während meines Aufgangs 12 Geschichten erzählt?« »Zuerst sagst du ja, du besinnst dich nicht, du rechnest nicht nach, du sagst ja, 12.« Der Mond lacht stolz über Ishiyama und freut sich. Nach einer Weile rufst du den Mond hinter einer Hausecke an den Weg hervor und sagst, »Es war nur eine Geschichte, aber es klang wie 12.« Da lächelt der Mond noch stolzer und freut sich noch mehr über Ishiyama. Und wieder nach einer Weile, ehe du dein Haus betrittst, fragst du den Mond an der Türschwelle, »Sag mal, wie kommt es, dass Fräulein Hasenauge 3000 Geschichten allein vom Mondaufgang über Ishiyama erzählen kann? Kommt es daher, dass du nirgends so schön wie am Biwasee aufgehst? Ich glaube, du bist Fräulein Hasenauges Geliebter.« Da rascheln alle Eschenbäume im Mond, und sie fragen dich, »Hat dir Fräulein Hasenauge heute ihre 3000 Geschichten erzählt?« »Ja, ungefähr 3000, antwortest du, ohne dich zu besinnen. Ende von Teil 8. Gelesen von Hokuspokus.